Mit meinen Augen seh ich dich in tausend bunten Farben, noch kenn ich nicht dein Angesicht und will dir doch begegnen. Mit meinen Augen seh ich dich in tausend bunten Farben, noch kenn ich nicht dein Angesicht und will dir doch begegnen. Gott, öffne meine Augen, dass sie zum Sehen taugen. Gott, öffne meine Augen, dass sie zum Sehen taugen. Mit meinen Ohren hör ich dich in tausend leisen Tönen, begreif noch nicht dein Wort für mich und will dich doch verstehen. Mit meinen Ohren hör ich dich in tausend leisen Tönen, begreif noch nicht dein Wort für mich und will dich doch verstehen. Gott, öffne meine Ohren, für dich bin ich geboren. Gott, öffne meine Ohren, für dich bin ich geboren. Meinen Händen tast ich dich in tausend kleinen Dingen. Nie werde ich erfassen dich und will dich doch verspüren. Mit meinen Händen tast ich dich in tausend kleinen Dingen. Nie werde ich